Aber Lopaka war nachdenklich. Und als Keawis Schmerz sich ein bisschen gelegt hatte, sagte er auf einmal, »Ich habe eben darüber nachgedacht. Hatte nicht dein Oheim Landbesitz in Hawaii, im Bezirk Kau?« »Nein«, sagte Keawi, »nicht in Kau. Die Ländereien liegen an der Bergseite, ein bisschen südlich von Hukina.« »Diese Ländereien werden ja jetzt dein sein«, fragte Lopaka. »Ganz gewiss werden sie das«, sagte Keawi und begann wieder, um seine Verwandten zu jammern. »Nein«, rief Lopaka, »lass jetzt das Jammern sein. Ich habe einen Gedanken in meinem Sinn. Was meinst du, wenn dies die Flasche verursacht hätte? Denn hier ist ja der Platz fertig für dein Haus.« »Wenn das so ist«, rief Keawi, »dann ist das eine sehr schlimme Art, mir zu dienen, indem man meine Verwandten tötet. Aber allerdings, es mag wohl sein, denn gerade in so einer Lage sah ich das Haus mit meines Geistes Augen.« »Das Haus ist aber noch nicht gebaut«, sagte Lopaka. »Nein, und wird wohl auch niemals gebaut werden«, sagte Keawi. »Denn mein Onkel hatte zwar ein bisschen Kaffee und Ava und Bananen, aber das wird nicht mehr sein, als dass ich bequem leben kann. Und der Rest der Ländereien ist schwarze Lava.« »Lass uns zum Rechtsanwalt gehen«, sagte Lopaka. »Ich habe meinen Gedanken immer noch im Kopf.« Als sie nun zu dem Rechtsanwalt kamen, da stellte es sich heraus, dass Keawis Oheim in den letzten Tagen ungeheuerlich reich geworden war. Und es war ein Vermögen an barem Geld vorhanden. Da rief Lopaka, »Und hier ist das Geld für das Haus.« »Wenn Sie an ein neues Haus denken, das Sie bauen wollen«, sagte da der Rechtsanwalt, »hier ist die Karte eines neuen Baumeisters, von dem man große Dinge erzählt.« »Besser und besser«, rief Lopaka, »hier ist ja alles klipp und klar. Lass uns fortfahren, den Befehlen zu gehorchen.« So gingen sie denn zu dem Baumeister, und der hatte Baupläne von Häusern auf seinem Tisch liegen. »Sie wünschen etwas, das nicht so alltäglich ist«, sagte der Baumeister. »Wie gefällt Ihnen dies hier?« Und erreichte Keawi eine Zeichnung. Als nun Keawi einen Blick auf diese Zeichnung warf, da schrie er laut auf, denn es war ganz genau das Bild von dem Hause, das er sich gedacht hatte. »Dies Haus muss ich kriegen«, dachte er bei sich. »So wenig mir die Art und Weise gefällt, wie ich dazu komme, so muss ich es doch jetzt kriegen. Es ist wohl auch ebenso gut, wenn ich mit dem Bösen auch das Gute nehme.«